نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، de Unterricht der Arabischen Deutsch, und wir machen weiter mit der Erklärung von Sawul al-Salam, der Weg zu Bulugh al-Maram von Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Und wir sind bei Hadith 1294. Wa an Jabir ibn Abdullah qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ وله شاهد من حديث بريدة عند البزار وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه، ويؤيده حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. بارك الله فيكم. هذا حديث عظيم، أي كيف تطهر وتبارك أمة لا يجد الضعيف فيها من يأخذ له حقه، والقوي فيها يظلم الضعيف. وهذه الأمة التي لا يستطيع الضعيف فيها أن ينال حقوقه لن تقدس ولن تطهر ولن تبارك. هذا أمر عظيم بارك الله فيكم، فيه أهمية العدل بين الناس، وأهمية أن تكون الأمة أو الدولة أو البلد الذي يحكمه الأمير أن يكون فيه قاضي عادل يعدل بين الناس ويأخذ للناس حقوقهم. ولكن أمر أن الأمة ما فيها عدل، والقوي فيها يأكل الضعيف، والظالم يأكل حق المظلوم، والمظلوم يبقى مظلوما، والظالم يزيد في ظلمه. فهذه الأمة لن يباركها، لن يباركها الله سبحانه وتعالى، ولن يطهرها الله سبحانه وتعالى. أما الأمة التي يؤخذ للضعيف فيها من القوي، ولا يأكل الظالم حق المظلوم، وإنما يعدل فيها ولو حصل بعض الظلم فيها، وإنما هذه الأمة تقدس وتطهر. ومن أهم الأمور التي يجب أن نعلمها يا أخوة، أنه قد ينتصر الكفار على المسلمين إذا عدلوا وظلم المسلمين. هذه مسألة مهمة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الظلم. أما انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقالوا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال: أن ترد الظلم عنه، يعني أنك لا تدعه يقوم بالظلم ويفعل الظلم. فهذا الأمر سمة لأمة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوه، فوالله أو فوالذي نفسي بيده، لو أن فاطمة محمد بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لذلك بارك الله فيكم، هذا الأمر عظيم في مسألة العدالة، بل وصل الأمر في عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أنه قال: لو أن بغلة عثرت في العراق لسئل عنها عمر. بل يا أخوة، من عدله عمر، مر ذلك الرومي عليه فسأل، بعث ملك الروم مرسالا إلى عمر فسأل عن خليفة المسلمين، فقال له: إنه ذلك الرجل الذي ينام تحت الشجرة ذهب إليه هذا الرسول رسول الروم، فعندهم ما يصلون الملك، فلما وجده قال: حكمت فعدلت فلنت قريرا عنه. فذلك يا أخوة من أهم علامات وسمات الأمة الإسلامية، من أهم علامات وسمات أمة الإسلام أنها أمة العدل، أنها أمة العدل، يعدل بين أبنائها. وهذه الأمة التي لا يكون عندها عدل، الأمة التي ما فيها عدل، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، هذه الأمة لا يباركها الله ولا يطهر، لا يباركها الله ولا يطهرها سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. حديث 1294 جابر رضو الله عليه زعبت بشيخت دم خفيت صلى الله عليه وسلم sagen, wie kann eine Nation gesegnet werden, gereinigt werden, wenn der Schwache sein Recht von dem Starken nicht bekommt? Wenn der Schwache sein Recht von dem Starken nicht bekommt, das ist bei Ibn Hibban. Und auch barakallahu fikum bei Al-Bazzar von Buraida überliefert. Das ist Hadith 1295. Es gibt so eine Überlieferung, die den gleichen Sinn hat. Und auch bei Ibn Majah von Hadith Abi Sa'id al-Khudri 1296. Das ist auch eine Überlieferung mit gleichem Sinn. Und noch dazu barakallahu fikum eine Überlieferung bei Bukhari: Du sollst deinen Bruder unterstützen, wenn er Unrecht tut und wenn er Unrecht tut und wenn ihm Unrecht getan wird. Natürlich diese Überlieferung, als der Prophet Sallallahu das gesagt hat: Du sollst deinen Bruder unterstützen oder helfen, wenn ihm Unrecht getan wird und wenn er selber Recht tut, Unrecht tut. Da hat man gesagt: O Gesandter Allah, wir haben verstanden, wenn ihm Unrecht getan wird, dann helfen wir ihm. Aber wenn er selber Unrecht tut, wie sollen wir ihm helfen? Der Prophet sallallahu alaihi sagte: Ihr müsst ihn verhindern, das Unrechte, das Schlechte zu tun. So hast du deinem Bruder geholfen. Das heißt, im Islam ist die Sache so: Wenn du siehst, dass dein Bruder Unrecht tut, dann musst du ihn stoppen. Und du musst ihm sagen: Fürchte Allah, was du tust, ist nicht gut. Das ist keine Gerechtigkeit, das ist Unrecht, was du machst, und du darfst es nicht tun. Und wenn mit ihm Unrecht getan wird, dann versuchst du ihn zu unterstützen, so viel du kannst. So viel du kannst, das ist mit Können verbunden. Aber hier die Überlieferungen 94, 95, 96 bei Ibn Hibban, Ibn Majah und Al-Bazzar. Einmal von Jabirullah, einmal von Buraida radhiyallahu alayhi und einmal von Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu alayhi. Das geht um diesen Sinn: Wie soll eine Nation gesegnet werden, gereinigt werden? Wie soll eine Nation funktionieren, wenn diese Nation, in dieser Nation der Tyrann, derjenige, der zu Unrecht handelt, immer Unrecht handelt, und derjenige, der zu Unrecht behandelt wird, dass er sein Recht nicht bekommen kann? Das ist eine Bedingung, dass eine Nation funktioniert und dass eine Nation gesegnet wird und dass eine Nation weiter bleibt. Aber eine Nation, in der Dacke immer den Schwächeren wal'iyadu billah tyrannisiert und er bekommt, Der Schwache oder sozial Schwache bekommt nicht seine Rechte, diese Umma wird nicht funktionieren, und eines Tages wird sie, wal'iyadu billah, zu Fall kommen. Also ist im Islam sehr wichtig. Das bedeutet, eine Nation, die keine Richter hat, eine Nation, die keinen Führer hat oder Herrscher hat, diese Herrscher und diese Richter, sie haben keine Gerechtigkeit. Und der Starke oder der finanziell Starke von allen Seiten, der kann alles tun mit den Schwächeren, und die Schwächeren bekommen keine Rechte. Diese Nation wird nicht mehr funktionieren. Sheikh al-Islam sagte, es kann sein, dass die Götzendienerstaat, die dienen Götzen an, diese kann die Muslime besiegen, wenn die Muslime ungerecht sind und der andere Staat gerecht ist. So muss man das verstehen, subhanallah. Das ist eine sehr schöne Überlieferung. Der Prophet sallam sagte, die Nationen, die vor euch waren, waren so, wenn der Starke von ihnen oder wenn der Angesehene von ihnen, wenn der Adlige von ihnen geklaut hat, die haben ihn verlassen. Und wenn aber der Schwächere geklaut hat, dann haben sie ihn geschnitten, das heißt, sie haben ihn bestraft bei Allah. Wenn die Tochter von Muhammad Fatima klaut, werde ich sie bestrafen. Es gibt nicht. Gerechtigkeit muss sein. Ein Richter muss Allah fürchten und er muss Gerechtigkeit auf diese Erde bringen. Nicht, dass er Angst hat oder nicht, dass er bestochen wird und dass er den Immateranen Rechte gibt, aber die armen Leute und die Schwächeren oder die Schwachen, die bekommen gar nicht. Umar ibn Khattab hat etwas sehr Schönes gesagt. Er sagte, wenn ein Vieh im Irak, Umar ist in Medina und Irak, sie sind 3.000-4.000 Kilometer Entfernung, wenn ein Vieh im Irak fällt und zum Beispiel das Bein wird gebrochen, wird Umar danach am letzten Tag gefragt. Also das geht nicht um nur Gerechtigkeit für Menschen, auch für Tiere. Deshalb, als der Botschafter von Rom zu Umar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, kam, der Botschafter kam und er wollte wissen, wo Umar ist. Er sagte, wo ist euer Khalif? Wo ist Oberhaupt der Muslime? Herrscher der Muslime? Wo ist er? Dann sagt, gehst du nach hinten, siehst du den Baum dort? Der Mann, der unter dem Baum schläft, das ist Umar. Der hat Umar gesehen, der schläft unter dem Baum. Keine Wachen, keine Soldaten, niemand. Der hat gesagt, natürlich, du hast regiert mit Gerechtigkeit, dann kannst du ruhig schlafen, du brauchst keine Angst zu haben. Weil damals der König oder der Kaiser von den Römern, als er rausgegangen ist, es gab vielleicht mit ihm 1000 Soldaten, es gab eine Brigade, die ihn geschützt haben und sowas, aber bei Umar ibn Khattab, der lag unter einem Baum, radhiyallahu anhu, und Propheten Muhammad s.a.w. gelernt. Wenn man gerecht ist, da braucht man nicht zu fürchten, aber wenn man ungerecht ist, da braucht man zu fürchten. Schaut mal die Lage der Muslime heutzutage. Wo gibt es Gerechtigkeit? Allah, ich sage das, und das tut weh. Das tut weh eigentlich, wenn man das sagt. Ja, schaut mal in den Ländern, in denen Schirk begangen wird, in denen keine Religion gibt, in denen alles zu finden ist, was unmenschlich ist eigentlich. Aber leider, von einer Seite, wenn man vergleicht mit muslimischen Ländern, sie haben Gerechtigkeit, und sie haben noch Richter, die sozusagen gerecht sind. Aber schaut mal unsere Lage in den muslimischen Ländern. Du findest kaum einen Richter oder noch einen Richter, der mit Gerechtigkeit richtet. Oder einen Herrscher, der gut zu seinem Volk ist. Was wir sehen, ist total was anderes. Die meisten, die massakrieren ihre Völker, die töten ihre Völker, die haben Waffen gekauft, damit sie ihre Völker töten. Und wie soll Allah subhanahu wa ta'ala diese Länder segnen? Wie soll Allah subhanahu wa ta'ala diese Länder unterstützen. Deshalb wir werden so bleiben, sondern wir so sind. Aber die anderen, die werden entwickelt und die werden besser, weil sie zum Teil gerecht sind. Zum Teil sind sie gerecht. Sage nicht, dass sie die volle Gerechtigkeit haben, aber zum größten Teil, und das ist eine Tatsache, haben sie Gerichte, die Gerechtigkeit verbreiten unter ihnen. Nicht wie unsere Gerichte in den muslimischen Ländern. Möge Allah uns bewahren. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره. الحديث ضعيف وهو عند ابن حبان والبيهقي. في ذلك بارك الله فيكم. ما يعني لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا ظلم. إذا ظلم هذا القاضي. بارك الله فيكم. دي نيكست إبليفرون. Die nächste Überlieferung ist 1297. Aisha erzählte, ich hörte den Propheten sallam sagen, der gerechte Richter wird am letzten Tag aufgerufen und er wird in der Abrechnung so hart wird mit ihm abgerechnet, dass er sich wünscht, dass er niemals zwischen zwei Leuten gerichtet hat. Auch wenn das bezüglich ein Stück besser ist. Diese Überlieferung ist bei Ibn Hibban und bei Al-Bayhaqi und das ist eine schwache Überlieferung, Barakallahu fikum. Schwache Überlieferung. Aber der Sinn ist, wenn dieser Richter in bestimmten Sachen zu Ungerecht oder zu Unrecht verurteilt hat, dann ja. Aber allgemein diese Überlieferung ist schwach. والله تعالى على واحد. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. هذا فيه دليل على عجم جواز تولية المرأة شيئا من الأحكام العامة بين المسلمين. ولكن تتولى أمور بيتها وتولى أخرى لا علاقة لها بالأحكام والحدود والولاية بالنسبة للأمور العامة. والحديث في إخبار عن عدم فلاح قوم ولوا أمورهم امرأة. ولو رآه الناس شيئا رآه الناس يعني أمرا فيه خير ولكن آخره إلى زوال. والله أعلم. Abu Bakr radhiyallahu anhu erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Volk, das eine Frau als Herrscherin nimmt, wird nicht Erfolg haben. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das Hadith bei Bukhari. Es wird nicht ein Volk Erfolg haben, wenn dieses Volk die Verantwortung für das Volk einer Frau gibt. Diese Überlieferung heißt, wenn ein Volk eine Frau als Herrscherin oder Führerin nimmt, wenn auch etwas gut scheint, aber am Ende wird das nicht, wird kein Erfolg haben. Und deshalb sagen manche Gelehrten unter Muslimen, eine Frau darf nicht Führerin oder Herrscherin für die Nation sein. Und andere sagen, die darf nicht etwas von Verantwortung übernehmen, was für die allgemeinen Sachen der Muslime ist. Aber bestimmte Dinge, die zum Beispiel zu Hause sind oder in einer Schule und so, ist kein Problem. Entschuldigung. وعن أبي مريم الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم، احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي والصحيح أبي داود. وفي رواية عند أحمد: من أولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله تعالى عنه يوم القيامة. وفي رواية لابن عباس: أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم احتجب الله عنه يوم القيامة. وفي رواية أخرى عند الطبراني: يا أيها الناس، من ولي منكم عملا فحجب بابه عن ذي حاجة المسلمين حجب الله على أن يلج باب الجنة رحمه الله، ومن كانت همته الدنيا حرم الله عليه جواري، فإني بعثت بخراب الدنيا ولم أبعث بعمارتها. الحديث دليل على أنه يجب على من ولي أي أمر من أمور عباد الله أن لا يحتجب عنهم، وأن يسهل الحجاب ليصل إليه ذو الحاجة من قيل وغيره. بارك الله فيكم. هذا يعني أن الإنسان القاضي أو الذي يتولى أمور المسلمين ما يحتجب عنهم، يعني ما يتركهم، وإنما عليه أن يؤدي الأمر الذي عليه، وخاصة بالنسبة للفقير والضعيف، لأن بعضهم قد يتولى أمر المسلمين فإذا أتاه الغني والقوي والشديد خرج إليه مسرعا، أما إذا أتاه الضعيف والفقير فإنه تركه. احتجب الله تعالى عنه يوم القيامة، أي المعنى أن الله سبحانه وتعالى إما أن لا يراه، يعني لا يترك الله سبحانه وتعالى ذلك العبد أن يراه، وإما أن يحتجب عليه سبحانه وتعالى، أي يمنعه من فضله وعطائه ورحمته. ولكن احتجب الله دون حاجته، أي هو محتاج إلى الله يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى سيتركه ولن يعطيه ولن يتفضل عليه ولن يرحمه. لماذا؟ لأنه ما رحم الضعيف وما رحم صاحب الحاجة ولا يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به. طبعا هذا بارك الله فيكم في ولي الأمر، ليس في الإنسان العادي. أما في الإنسان العادي إذا خذل المسلم أخاه في موقف يحتاج فيه إلى نصرة المسلم، فسيخذله الله في موقف سيحتاج إلى نصرة الله. هذا دين الحمد لله، دين الحق والعدل. فالإنسان دائما ينظر إلى نفسه ويضع نفسه مكان ذلك العبد. يعني إذا أنت ذهبت إلى أحد الناس تحتاج مساعدته وما ساعدك، فعليه كان أن يضع نفسه مكانك، فهذا سيأتي يوما وسيحتاج أحد، فلن يقضي له حاجته فسيتذمر، ولكن هو أيضا كان يفعل ذلك مع الناس. لذلك الجزاء من جنس العمل. بارك الله فيكم. أبو مريم الأزدي رضوان الله عليه سيدة دست القفيد صلى الله عليه وسلم ذاته لإدفاس فوندين تيمن أو دا جروسن تيمن دا مسلمي إبنمت بس بدأت بس فأنفوتي فيها كروسر تيمن دا مسلمي ودها شبيرت زيش ايش بيغن ذنئ الله سبحانه وتعالى بغوغت بسايس ان اندر بغتر Eine Person ist verantwortlich für Muslime wie Herrscher, Richter, Fürsten, Minister. Der ist verantwortlich. Und die Leute brauchen ihn. Die Leute brauchen ihn. Und diese Person sperrt sich und er kommt nicht zu ihnen. Der nimmt diese Verantwortung nicht wahr. Speziell bei den Leuten, die ihn brauchen und bei den Leuten, die schwach sind oder arm sind. Dann wird er, diese Person, wird Allah am letzten Tag brauchen. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn das nicht tun oder Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn nicht so lassen, dass er am letzten Tag Allah subhanahu wa ta'ala sieht. Dass die Strafe ist groß, weil die Strafe ist so, wie die Person in diesem Leben gehandelt hat. Die Person hat so gehandelt. Ein Richter zum Beispiel. Oder ein Minister. Die Leute kommen zu ihm und sie brauchen ihn. Aber was macht diese Person? Ach, wer ist da? Sagen Armer. Ach, sei lass ihn. Und er kommt nicht raus. Der macht nicht oder der nimmt die Verantwortung nicht. Der ist Richter oder der ist Minister. Der muss natürlich für alle da sein. Nicht nur für die Reichen und nicht für die Starken und nicht Adligen, sondern für alle. Aber was macht diese Person? Bei manchen Leuten gibt er ihnen alles, was sie brauchen und kümmert sich um ihre Anträge, der kümmert sich um ihre Angelegenheiten. Aber der kümmert sich nicht um Angelegenheiten von den Armen und von schwachen Leuten. Am letzten Tag wird Allah subhanahu wa ta'ala sich um diese Person nicht kümmern und wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Person ihn nicht sehen lassen. Und diese Person natürlich wird seine Strafe bekommen, weil diese Person für Dunya gelebt hat und er musste eigentlich seine Aufgabe wahrnehmen. Das ist bezüglich einer Person, die verantwortlich ist für die Muslime. Zum Beispiel ein Minister, ein Herrscher und so weiter, ein Richter. Was ist mit den normalen Menschen? Normal. Das ist wie wir. Wir sind normale Menschen. Wir sind keine Richter, kein Führer, kein Minister, keine Fürsten. Ja, was ist mit uns? Mit uns, wir. Wenn dein Bruder deine Hilfe braucht und du kannst ihm helfen, in einer Sache, die gut ist, bitte. In einer Sache, die gut ist. Nicht, dass dein Bruder dir sagt, komm, ich werde was klauen von einer Kaufhalle und du guckst, ob die Polizei kommt. Er sagt dir, du musst doch deinem Bruder helfen. Ach, A'udhu Billah. Das ist keine Hilfe. Hier wird damit gemeint, mit etwas, was gut ist. Wenn ein Muslim deine Hilfe braucht, wenn dein Bruder deine Hilfe braucht, in einer Lage, in einer Situation, du kannst ihm helfen, aber du leistest die Hilfe nicht, dann wirst du eines Tages die Hilfe Allah brauchen, wird Allah dir nicht helfen, weil du dem Muslim nicht geholfen hast. Und das ist der Sinn mit dem Hadith. Allah subhanahu wa ta'ala sagt am letzten Tag zu einem Diener, ich war krank, du hast mich nicht besucht. Ich sag ihm, du bist Allah, wie kannst du krank werden? Der sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, mein Diener war krank und du hast ihn nicht besucht. Ich habe Hunger gehabt und du hast mir nicht zum Speisen gegeben. Sag, du bist Rabbul Alamin. Wie kannst du Hunger? Das ist klar. Allah hat keinen Hunger. Allah ist nicht krank. Und wird niemals. Aber das ist sozusagen eine Wortwendung, damit man das versteht. Wenn dein Bruder deine Hilfe braucht in etwas, was gut ist, und du kannst helfen, und du leistest diese Hilfe nicht, dann wirst du die Hilfe Allah brauchen in einer Situation. Allah wird dir nicht helfen als Strafe für das, was du gemacht hast. قال أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة. لم يذكر هنا لفظ الحديث. فالرشوة حرام بالإجماع، سواء كان للقاضي أو للعامل على صدقة أو لغيرهما، لأي إنسان الرشوة حرام. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فإذا ما يأخذه القضاء القاضي، ما يأخذه نتكلم هنا على باب القضاء، الذي يأخذه القاضي أربعة: إما رشوة، وإما هدية، وإما أجرة، وإما رزق. فالرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطي، وإن كانت ليحكم له على غريمه بالحق فهي حرام على الحاكم دون المعطي. وأما الهدية فإن كانت مما يهاديه قبل الولاية فلا تحرم. يعني مثلا إنسان كان يعطي دائما هدايا، صديقه كان يعطي دائما هدايا بعدين صار قاضي، فما فيها شيء. وإن كانت لا يهدي له إلا بعد الولاية، يعني هداه بعد الولاية ولكن ما عنده خصومة بينه وبينه ولا في شيء، فهذه جازت وعند بعض أهل العلم تكره. وإن كانت في خصومة فلا يجوز له أن يأخذها، فلا يجوز. وأما الأجرة فإن كانت من بيت المال، فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق منه حرمت بالاتفاق. يعني إذا كانت هكذا فقط يأخذها وما يفعل شيء. أما إذا كان له رزق لأجل الاشتغال بالقضاء فلا وجه للأجرة، ولكن هنا إذا كان متفرغ لذلك فلا بأس. إذا بارك الله فيكم، ولا يأخذ إلا ما يستحقه، فهذا هو الرزق، فهذا هو الرزق. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه زاكت للقفية صلى الله عليه وسلم فدمت دنينيكين بشتشون جبت ودنينيكين دنينيكين بشتشون نمت بتبليك أينس وطالس. Das bei Imam Ahmed und bei den vier. Es gibt eine Überlieferung bei Abdullah bin, bei An-Nasa'i, bei den vier aus An-Nasa'i von Abdullah ibn Amr. Es geht wahrlich um darum, dass man einen Richter nicht bestechen darf. Und Allah sagt das im Koran, in Surat al-Baqarah, Ayah 188. Diesbezüglich, dass man kein Geld oder keine Bestechungen geben darf, damit man Rechte von den anderen nimmt. Und deshalb der Richter, was er bekommt, was der Richter bekommt, sind vier Teile. Sind vier Teile. Oder vier Arten, Entschuldigung. Der Richter bekommt Bestechung. Und das ist verboten. Verboten. Mit Konsens der islamischen Nation, nicht nur der Muslime. Mit allen Gesetzen, alles, alle Regeln, alle Werten. Bestechung ist verboten und nicht gut. Und diese Bestechung heißt, dass man ihm etwas gibt, damit er zum Beispiel entweder für dich oder gegen dich urteilt. Zweitens, der Richter könnte ein Geschenk bekommen. Und diese Geschenke sind verschieden. Zum Beispiel, ein Richter war kein Richter. Und er war dein Freund. Und du hast ihm immer Geschenke gegeben. Dann kannst du ihm weiter Geschenke geben, das ist kein Problem. Aber wenn du ihm ein Geschenk gibst bezüglich eines Gerichtes oder bezüglich einer Verhandlung oder zum Beispiel einer Streitsache, dann darf er nicht annehmen. Dann darf er nicht annehmen. Weil Es sein könnte, dass man damit Bestechung meint. Deshalb man darf keine Geschenke nehmen als Richter, wenn er in einer Streitsache ist, weder von dem Beklagten noch von dem Kläger. Dann drittens, was der Richter bekommt bezüglich Lohn, was er Lohn hat. Lohn. Wenn er nur für das Richten gedacht ist, dass er Lohn bekommt, ist es kein Problem. Und er darf nicht mehr nehmen. Aber wenn die Muslime das Haus des Geldes haben und der Herrscher, der gibt ihm mehr, dann sollte er nicht nehmen. Der nimmt nur das, was ihm zusteht. Angenommen, der braucht mehr, der kein Problem. Übrigens, im Islam ist die Sache so, wenn etwas im Islam macht, das wird normalerweise, wenn ein Khalif, Herrscher der Muslime, oder ein Minister, ein Richter, ein Soldat, ein Polizist, die sollten natürlich Geld bekommen vom Haus des Geldes. Weil was werden sie machen, wenn sie kein Geld bekommen? Die werden arbeiten müssen. Und wenn sie arbeiten, dann werden sie ihre Arbeit vernachlässigen, ihre Aufgabe vernachlässigen. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder Vernachlässigung ihrer Verantwortung oder bekommen sie vom Staat Geld, bekommen vom Staat Geld und die arbeiten und die machen ihre Verantwortung. Aber die dürfen nicht mehr nehmen, als was sie brauchen. Nicht mehr nehmen, als was sie brauchen. Und das gilt für alles. Deshalb Umar bin Khattab sagte, wenn wir jemanden einen Auftrag erteilen, dann geben wir ihm auch zum Wohnen, zum Transportmittel und zum Essen und Trinken. Und das ist sehr schön bei uns Muslimen. Die Sache. Es wird normalerweise in einem muslimischen, sage ich jetzt früher, in den muslimischen Ländern, war die Sache so, der Richter, man hat einen Richter immer gesucht, der reich ist. Er sagt ihnen, ich brauche euren Lohn auch nicht, ich spende euch. Er gibt Spende und er nimmt. Deshalb, keiner wird zu ihm kommen und sagen, hier, ich gebe dir Bestechung. Er braucht es nicht. Dann sage ich ihm, schau mal, willst du mir bestellen? Ich kann dich kaufen. Man sagt, es ist besser, dass der Richter reich ist. Und subhanallah, schaut mal die Lage in den muslimischen Ländern. Ein Richter bekommt wenig Geld und er hat nicht so viel. Deshalb versucht er gut zu leben als Richter. Und nachher kommt jemand und sagt ihm, hier unter dem Tisch gebe ich dir. Sowieso, ich gewinne. Aber geschenkt. Vielleicht richtet er richtig, das wird er richtig mit Gerechtigkeit. Aber dieses Geld, was er genommen hat, das ist eine Bestechung und er darf das nicht. Aber in anderen Ländern, der Richter bekommt so viel, dass er keine Bestechung braucht. Der bekommt genug. Deshalb, ich bin dafür, dass man zu diesen Herrschern, zu diesen Ministern, zu diesen Soldaten, Polizisten, allen in den muslimischen Ländern, man kommt zu ihnen. Okay, wie viel brauchst du im Monat? Wie viel brauchst du? Angenommen, der sagt, ich brauche im Monat 5.000 Euro. Wir geben ihm 15.000. Du brauchst 5, wir geben dir noch 10 dazu. Wird diese Person bestochen? Natürlich nicht mehr. Wird diese Person seine Arbeit nicht mehr leisten? Der kann das nicht, weil man sagt ihm hier, du sagst, du brauchst 5. Wir geben dir 15. Was brauchst du mehr? Und man sagt ihm, wenn du mehr brauchst, dann sag uns. Aber keine Bestechung, keine Ungerechtigkeit und so weiter. Und das könnte eine große Lösung sein für die Problematik, die wir in den Entwicklungsländern haben. Und ich bin mir sicher, wenn die Leute in einer finanziellen Lage, gute finanziellen Lage leben, werden sie gerechter werden. Allahu ta'ala, ala wa'alam. Ich meine aber, das ist eine Idee jetzt. Oder ein Vorschlag. وقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم رواه داود وصححه الحاكم ولكنه ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد. ولكن مرة معنا، بارك الله فيكم، مرة معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال لي علي إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر. واضح. بارك الله فيكم. دسلفت في heute Abdullah ibn Zubair erzählte, der Prophet sallam, hätte, als er gerichtet, hätte er die beiden, den Kläger und der Beklagte, zusammengebracht und die saßen beide vor dem Richter. Das Hadith war bei Dawud und bei Al-Hakim, aber das ist schwach, die Überlieferung ist schwach. Aber wir haben schon eine Überlieferung genommen, das war die Überlieferung Nummer 1291, das ist bei Imam Ahmad und Abu Dawud, das ist Hassan von Ali ibn Abi Talib. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte ihm, du darfst nicht richten oder du darfst keinem das Recht geben, bis du von dem anderen gehört hast. Das heißt, man darf nicht richten so einfach. Manche Leute richten heute so einfach, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das heißt, wenn jemand zu ihnen kommt, ich habe das und das und das jenes gemacht, wer hat recht gemacht? Der sagt ihm, dein Bruder hat falsch gemacht. Normalerweise, man soll von beiden Seiten hören, aber manchmal, man kann sagen, wenn das richtig ist, was du sagst, und wenn das so ist, wahr ist, was du gesagt hast, dann hast du recht. Das heißt nicht, dass man dir recht gegeben hat. Man hat dir ein Recht gegeben mit einer Bedingung, dass du die Wahrheit gesagt hast. Das heißt, wenn du die Wahrheit nicht gesagt hast, dann entfällt dieses Urteil, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg festigen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durchhelfe Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich was Falsches oder Schlechtes gesagt habe von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von uns annehmen. Somit, barakallahu fikum, kommen wir auch zu Ende von dem Buch von Al-Qada. Das wird das Buch von Richten. Bis zu Ende. Der erste Kapitel von dem Buch vom Richten. Das nächste ist Babu al-Shahadat. Babu al-Shahadat. Das geht um Zeugnis. Wenn man etwas bezeugt, wie wird das angenommen? Wie wird das ausgewertet? Und dann sprechen wir über Ad-Da'awa wal-Bayyinah. Das wird über Behauptungen, Beweise, Indizien. Und dann haben wir Kitab al-Jami'ah. Khair inshallah, hier stocken wir heute. Ist 17.05.11.